find that fool. With God as my witness. Did you hear me?

Corazón. Empezamos suave y seguimos duro. o sí, mi amor. Con todo mi cuerpo, con toda la pasión del corazón, we'll be right back. Okay, Freunde der Nacht, das war für euch fast zwei Stunden lang aus dem Tiger Club in der Schweiz, aus Winterthur, aus dem Lava, Chotto DJ.